city light. Flashlights when we fall into that night. Focused on what you feel. Just when you were calling, I love that bite. And we were bound to the city light. Flashlights when we fall into that night. Focused on what you feel. Just when you were calling, I love that guy. I. Das waren Milky Chance, zwei Boys aus Kassel, Clemens Rehbein und Philipp Dauch oder Dausch stecken dahinter. Und die haben gerade mit Sad Necessary ihr Debütalbum veröffentlicht. Das ist ziemlich hoch in die deutschen Charts eingestiegen, gerade eben. Und der Track gerade eben, Flash Junk Mind, war zu hören. Am Anfang hat mich das so ein bisschen an Song 2 von Blur erinnert. So die erste Textzeile war schon so ein bisschen geklaut, glaube ich. Aber egal, ihr hört den Sunday Service. In der letzten Stunde gibt es noch Musik von Anna Calvi. Dean Wareham ist dabei, Off Montreal, die Wave Pictures, Frankie Rose, Best Coast und auch die Tinder Sticks. Aber erstmal geht's hier weiter mit Young Husband. Broken windows can breathe, blowing open to see. Left of the Rocks. Das war ein Track von Young Husband, der Name zusammengeschrieben. Das scheint gerade so ein bisschen in Mode zu sein, habe ich das Gefühl. Die Band aus den USA hat gerade mit Dromes ihr Debütalbum veröffentlicht. Darauf gibt es schönste Sounds, ein bisschen 60s-lastig mit ganz viel Orgel- und Distortion-Sounds dabei. Dean Wareham hat mal mitgemacht bei einer meiner ultimativen Lieblingsbands, und zwar Galaxy 500. Damals noch zusammen mit Damon Krukowski und Naomi Young. Irgendwann hat die Band sich zerstritten. Dean Wareham hat die Band Luna gegründet. Die war nicht mehr ganz so spannend vielleicht. Und auch die waren irgendwann dann Geschichte. Und jetzt ist Dean Wareham zurück mit einer EP. Mini-Album könnte man sagen. 6 Tracks drauf. Emancipated Hearts heißt dieses Werk. Wir hören den Track von ihm. Mit dem Titel, oh Gott, wie heißt der eigentlich? Habe ich richtigen Track eingestellt? Ich glaube ja. Der heißt The Longest Bridges in the World. Hier kommt Dean Wareham. Snatched from hands. den Wareham, damals mit Galaxy 500 noch ganz, ganz großartig und ja, inzwischen solo unterwegs und längst nicht mehr so gut wie damals. Schade eigentlich, hat eigentlich mehr auf dem Kasten. Dean Wareham hat mit Emancipated Hearts ein neues Mini-Album am Start. The Longest Bridges in the World hieß der Track, den wir gerade eben hörten. Mit Indie-Hölle geht's weiter beim Sunday Service und zwar mit Off Montreal. Off Montreal, eine Band um Kevin Barnes, die 96 gegründet wurde, damals in Athens, Georgia, im, ja, wie soll man sagen, im Zuge des Elephant Six Kollektivs. Da gab es ganz, ganz viele Bands wie Olivia Tremor, Control und diversen anderen, die damals eher so 60s Gitarrenpop gemacht haben. Off Montreal sind immer noch unterwegs und inzwischen wohnt Kevin Barnes wieder mal in San Francisco. Der zieht ziemlich häufig hin und her und hat gerade mit, oh Gott, wie heißt das Album hier? Ganz, ganz komischer Name, muss ich leider zugeben. Lousy with Selvine Breyer, Neuplatte veröffentlicht. Die klingt nicht mehr ganz so strange wie vorherige Platten, muss ich zugeben. Also einige gute Pop-Songs sind dabei. Hier kommt Fugitive Air von Off Montreal. Das war der Track Fugitive Air von Off Montreal vom neuesten Album Lousy with Sylvain Briar. Was immer dieser Titel uns sagen soll. Die Band um Kevin Barnes, wie gesagt, auch schon seit 96 dabei und gegründet von oder im Rahmen des Elephant Six Kollektivs mit Bands wie den Apples in Stereo, Olivia Chamber Control und auch Neutral Milk Hotel. Alles Bands, die es schon seit einiger Zeit nicht mehr gibt oder nicht mehr so aktiv sind. Olivia auf Montreal sind immer noch mit dabei, auf jeden Fall. Track gerade eben, wie gesagt, Fugitive Air und beeinflusst von, weiß ich nicht, auf der einen Seite David Bowie, auf der anderen Seite aber auch sicherlich ganz viel Beatles mit dabei. Ebenfalls Gitarrenpop, aber eine Generation jünger, kommt von Frankie Rose. Ihr neues Album heißt Here in Wild und der schöne Track, der jetzt kommt, hat den Titel Sorrow. Thank you. Frankie Rose. Die Sängerin wohnt in Brooklyn, New York und hat hier gerade mit Here in Wild ihr drittes Album veröffentlicht. Davon war der Track Sorrow zu hören. Frankie Rose hat mal mitgemischt bei den Crystal Stills, den Dum Dum Girls, als auch den Vivian Girls, alles Bands, die Ende der 90er, 2009, Anfang der Nullerjahre angefangen haben, ihre ersten Platten rauszubringen. Alle sind ziemlich geprägt vom britischen Gitarrenpop und ebenfalls Bands, die zu der Zeit damals irgendwie aus dem Boden schossen, waren The Pains of Being Pure at Heart oder aber auch Best Coast. Best Coast wiederum eine Band aus San Francisco, die gerade eben mit Fade Away ein neues Mini-Album veröffentlichten. 7 Tracks da drauf, die dem britischen Gitarrenpop auch im Nichts nachstehen. Hier ihr Track This Lonely Morning. Schönster, verzerrter Gitarrensound. Best Coast waren das mit This Lonely Morning. Best Coast ist von Bethany Concertino am Gesang und Bob Bruno, der für die Instrumente zuständig ist. Fade Away heißt ihr neuestes Mini-Album. Und wenn ich das mal vergleichen darf mit Frankie Rose, sind Best Coast auf jeden Fall die spannendere Band in diesem Fall. Nach so viel Indie-Gitarrengeschrammel, hier etwas Entspannteres mit den Tindersticks. Die Band um Stuart A. Staples wird diese Tage 20 Jahre jung und veröffentlicht ein neues Album, das da heißt Across Six Leap Years. Darauf sind die Songs von 20 Jahre Bandgeschichte versammelt, teilweise nochmal neu aufgenommen, und es ist ganz, ganz spannend zu hören, vor allen Dingen, wenn die Instrumente zurückgenommen werden und Stuart Staples Stimme mir in den Vordergrund tritt. Da kommt schon mal Gänseatmosphäre auf. Hier kommen die Tindersticks mit She's Gone. And it's quiet now. Took a mother with her, left town took her mother's eye, stole her mother's heart. It's a compromise. We now share that part and she's gone. Think she can walk now. Think she can walk now. Think she can walk. I've seen her walking. She touches and falls, and when I'm not looking, leans onto the wall and she'll pull down to me. Only when she wants and she'll fall and be up again. It's part of the fun, but she's gone. Think she can walk now. Think she can walk now. Think she can walk. It's a compromise. We now share that part and she's gone. And it's quiet now. Took a mother with her. Colder than night. Keine schlägt den Bogen besser von der Popmusik hin zur Klassik. Das war Anna Calvi, eine britische Künstlerin, die mit One Breath gerade eben ihre neue Platte veröffentlicht hat. Wer auf schnelle, hippe Sounds steht, der ist hier auf jeden Fall falsch. Wer aber eher so Introvertiertes mag und auch mal gerne mehr Stimme und Gesang hören möchte, der ist auf jeden Fall richtig hier bei dem Track. Gerade eben Sing to Me von Anna Calvi war da schon mal ganz gut rauszuhören. Mehr davon auf ihrem neuesten Album One Breath. Was den Jonathan Richman Soundalike-Wettbewerb angeht, sind The Wave Pictures immer ganz weit vorne. Das Trio aus England hat gerade eben mit City Forgiveness ein Doppelalbum vorgelegt mit 20 Stücken drauf. Hier kommen sie mit Shell, das Ganze vom Album City Forgiveness, die Wave Pictures. Virginia on the bumper, poppies on the verge, the pattern on your jumper, your January purge, black ink scuttles south on your mind and in your mouth, into the wild streets of Georgia. Pop your head out of your shell. Pop your head out of your shell. Pop your head out of your shell. From your head down to your toes, just keep following your nose. You're doing better than you know. Black ink scuttles south on your mind and in your mouth. Never pretend you could ignore her. Pop your head out of your shell. Pop your head out of your shell. Das war der Track Shell von den Wave Pictures vom Album City Forgiveness. Wer die Band noch nicht kennt, aber vielleicht Herman Dune oder Jonathan Richman mag, den seien die Wave Pictures auf jeden Fall wärmstens ans Herz gelegt. Cybele oder Cybele ist eine Künstlerin aus Sao Paulo, aus Brasilien, die aber schon seit vielen, vielen Jahren in London lebt und gerade eben mit Unbinding ihr viertes Album veröffentlicht. Das ist musikalisch sehr abwechslungsreich. Hier kommt ihr Track Bassline. I saw you, I knew you were the one to make me. Yeah. Das waren Out Cold mit dem Track Sorrow. Out Cold ist das Projekt von Simon Aldred, der ansonsten bei der Band Cherry Ghost mitmacht. Die kommen aus dem englischen Bolton. Mit dem macht er eigentlich eher so Indie-Pop. Hier mit Out Cold bei dem Debütalbum Invasion of Love sind eher Synthie-Sounds und ein bisschen souliger Gesang zu hören. Das war der Sunday's First für heute. Euch allen vielen Dank fürs Zuhören. Letzter Track kommt von Black-Hearted Brother. Da verbergen sich drei bekannte Herren hinter Black-Hearted Brother. Zum einen Neil Halstead, kennt man als Mensch hinter Slowdive oder Mojave 3. Dann ist Mark van Hoen dabei, Gründungsmitglied von Seafeel und auch als Lowcast Solo aktiv. Und dritter im Bunde ist Nick Holton. Die drei haben gerade mit Stars Are Our Home ihr Debütalbum veröffentlicht und hier kommt Black-Hearted Brother mit ihrem Got Your Love.